hört. Framans musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit The Safaris, The Replacements, The Statesmen, X, The Rockin' Rebels, The Dead Kennedys, James Blood Ulmer, William Parkers Hard Trio, Cecil Taylor, Teddy Bunn, Jank Ratchell, Jelly Roll Morton, Vernie's Troubadours, Steve Srelinica und Black Flag. Thank you. sometimes I went playing music that I never heard and sent. Tommy said so, Tommy said so, Tommy said so, Tommy said so, so, so, so, what? I hate my father. One day I won't. I hate my father. He's got my back. Oh. I hate music. It's got doing enough. Are you listening? So, Tommy said so. Tommy said so. Tommy said so, Bobby. We'll be right back. waren sowohl Rock'n'Roll wie auch Punk Begriffe, die bestimmte Musik bezeichnen sollten, wenn man bedenkt, dass die englische Punk-Rock-Band The Sex Pistols vom Great Rock'n'Roll Zwindel sprach, ist eine Kombination von Liedern der beiden Stile in Framatz musikalisches Fundbüro alles andere als weit hergeholt. Weit hergeholt erscheint mir dagegen von der Musik abgeleitete Ideologien oder Lebensgefühle, die auf andere Bereiche mit diesem Musikkulturbegriff oder Bezeichnung übertragen werden sollen, um den Eindruck der angeblichen Authentizität zu vermitteln. Aber wenn sich Joschka Fischer als letzten Live-Rock'n'Roller bezeichnete oder ein Golfsportmagazin sich Golfpunk nennt, zeigt es sich, dass mal wieder Image alles und Inhalt nichts ist, jedenfalls für diese Leute. Doch jetzt zur gespielten Musik. 1981 nahm Black Flag aus Kalifornien mit ihrem damals neuen Sänger Henry Rollins Rise Above auf. 18 Jahre davor veröffentlichten die kalifornische Surfrock-Band The Safaris Wipeout, am Schlagzeug übrigens Ron Wilson, der den ursprünglich als B-Seite von Surfer Joe, ein Gesangstitel, gedachten Track mit dem Rest der Band innerhalb von 10 Minuten erdacht hatte. Es folgten die Replacements aus Minneapolis, Minnesota mit I Hate Music von 1981 und The Statesman aus Boise, Idaho mit Rampage von 1960. Danach ging es wiederum geografisch zurück nach Kalifornien, nämlich Los Angeles, aber zeitlich etwas vorwärts ins Jahr 1980. X, We Are Desperate, die Band hat für Ende 2024, Anfang 2025 ihren Abschied angekündigt, zu guter Letzt The Rebels. Ja, die spielten Wild Weekend, aufgenommen 1960 und auch in dem Jahr veröffentlicht, blieb die Single zuerst unbeachtet. 1962 wurde sie bei Swan Records nochmals veröffentlicht, dann unter dem Namen Rockin' Rebels, um eine Verwechslung mit Dune Eddy and the Rebels zu verhindern, und die Band stammte aus Buffalo, New York und machte letztendlich Wild Weekend zu einem Hit. Für die kommenden beiden Lieder strapazieren wir noch ein wenig die damals noch nicht ganz so ausgelutschte Worthülse Punk. The Dead Kennedys mit ihrem charismatischen Sänger Yellow Biafra dürften nicht wenige 80er Jahre Punk-Bands beeinflusst haben. Holidays in Cambodia stammt aus dem Jahr 1981, ebenso wie Gitarrist und Sänger James Blood Ulmers Stand Up To Yourself, dessen Plattenfirma den Ex-Ornette Coleman-Gitarristen mit dem Image des Punk-Jazzers ausstattete. Pack a wife. a star, there is speech. You suck like a leech. You want everyone to act like you. Cause that's what you bitch, so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can go where people we'll be right back. Bassist William Parker wurde 1952 in New York City in der Bronx geboren und saß da gewissermaßen an der Quelle und hatte deshalb in seiner Jugend äußerst prominente Bassisten als Lehrer. Jimmy Garrison, Richard Davis, Wilbur Ware, die waren alle schon verschiedentlich in Framers musikalisches Fundbüro zu hören. In den 80er Jahren war er Teil der Band des Pianisten Cecil Taylor. Obwohl in erster Linie Bassist, spielte er auch eine Reihe von anderen Instrumenten, einerseits im Jazz übliche, wie zum Beispiel die Tuba oder Trompete, aber ebenso eine Reihe afrikanischer Instrumente, wie zum Beispiel die Donzo Nangoni, die ihm durch Don Cherry nahegebracht wurde. Auf Five Angels by the Stream hören wir ihn eben auf diesem lautenartigen Instrument. Unterstützt wird er von Clayton Cooper und dem Drummer Hammett Drake. Zu dritt firmieren die drei unter William Parker Hard Trio. Und nun Five Angels by the Stream von 2024, gefolgt von Cecil Taylors African Violets aus den späten 50ern, frühen 60er Jahren. Thank you. Nach einer Viertelstunde avantgardistischer Musik wird es nun mehr als eine Nuance bodenständiger oder besser gesagt traditioneller. 1940 spielte Gitarrist Teddy Bunn Gitarre in High ein. Das war für das renommierte New Yorker Jazzlabel Blue Note. Eigentlich spielte er meist in Bands, zum Beispiel von Sidney Bechet über Lionel Hampton bis Louis Jordan. Viele Akkorde zu spielen, das war nicht unbedingt sein Ding. Teddy Bunn bevorzugte Melodielinien zu spielen. Damit lag er vor allem in Rhythm and Blues Bands dann richtig, dann natürlich auf der E-Gitarre. 1963 war das Blues-Revival angesagt. In Europa bevorzugte man vor allem Musiker wie Muddy Waters und John Lee Hooker, Howling Wolf und so weiter. Musiker, die ihre Instrumente schon elektrisch verstärkt spielten. Aber auch Sonny Terry und Brownie McGee waren als Akustikinstrumentalisten ebenfalls sehr populär. In den USA dagegen blieb das Revival noch exklusiv auf die akustische Variante des Blues beschränkt. Wir hören 1963 When My Baby Comes Home vom Sänger und Mandolinisten Jack Rachel, mit dabei an den Gitarren Big Joe Williams, Sleepy John Estes und der junge Mike Bloomfield plus Hammy Nixon an der Mundharmonika. Thank you. Lord, I just want my people. Oh, my baby, come back home to me. I want a baby. Why don't you come back home to me? And if I ever treat you mean, baby, Mama, I didn't intend to be. Oh, last night, baby, I laid in my bed and moaned. All last night, baby, I laid in my bed and moaned. You know I was feeling and wondering about my baby. Wonder why don't my baby come back home? I was in trouble. You wouldn't come and try to go my bail. When I was in trouble, you wouldn't come and try to go my bail. But you know that doesn't like me a lesson. Keep my visit out, you women, face. Well, all right, all right. Thank you. more I wanna see. I paid no doctor's gas in my dreams. Well, I'm trouble bound and mixed. He's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me doctor's gas. Jazz mit Bandleader und Pianist Jelly Roll Morton, 1926 aufgenommen, somit 98 Jahre älter als der neueste Titel dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro. Der neueste Titel, das war ja Five Angels by the Stream von Hart Trio 2024. Somit passt diesmal das Motto der Sendereihe Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren perfekt. Naja, wenn man nicht sehr kleinlich ist. Zum Abschluss feiert das serbische Saiteninstrument Tamborica im Musikalischen Fundbüro seine Premiere und das gleich zweimal. Von 1939 Vernis Troubadours Michika Polka, von 1950 Steve Srinika and the Continental Five Tamborica Boogie. Das war Framats Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und nun viel Spaß mit der Tamborica. Ecke. Und dann geht's zu D. Geht zu A, geht zu S. Wir das Wetter gern, wir ja, ja, Tamburitza Boogie. Tamburitza Boogie. Prost, das deine Dane, Katze, wir das Abbechare, sei ja Tamburitza Boogie, Ludi Boogie Woogie. Sad vole, opet ana više ge, svira sveta zore, jer je tamburica bugi. Ja, boj. Tamburica bugi. Boj, don't stop now, boj. Prošlo ono vreme kad se pjeva ljubi mene, sad je tamburica bugi, ludi bugi, bugi. Kako sviraš i ko kroz bi pjevaš, sviraš to pjeva njoj, to ništa vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi. Došla stara doba, sad je došla nova moda, to je tamburica bugi.